Mit seinem retropischen Populismus bediente Trump diese Deep Story der Arbeiterklasse, indem er die nationale Erzählung des amerikanischen Traumes revitalisierte und ihnen ihren Platz ganz vorne in der Schlange versprach. Make America Great Again. Eine solche existenzielle Enttäuschung und ihre populistische Agitation ist nichts Neues. Der Soziologe Leo Löwenthal beschrieb sie schon 1949 in Worten, die aus unserer Gegenwart stammen könnten und die jene leidvolle Erfahrung als Ursache der Verführbarkeit beschreiben, die Agitatoren wie Trump immer wieder ausnutzen. Der Agitator knüpft an die gewöhnliche Lebenserfahrung an. Von Jugend auf ist der Mensch belastet durch eine Unterdrückung seiner Triebe, die ihm die Zivilisation aufgrund ihrer Wertsetzungen auferlegt. Um diesen Ansprüchen nachzuleben, muss der Mensch ständig sich selbst verleugnen und Opfer bringen, getröstet einzig durch das Versprechen schließlicher Belohnung. Im Leben der meisten Menschen kommt dann aber der Augenblick, wo ihnen klar wird, dass ihre Träume unerfüllt geblieben sind und bleiben werden. Mit der zunehmenden Erkenntnis der Fragwürdigkeit dieser Werte gesellt sich zum Gefühl der Desillusionierung auch das der Niederlage. Immer brav in der Schlange stehen, wenn überhaupt nur langsam vorrücken und dann plötzlich überholt werden. Wie eine Niederlage fühlt sich das an, persönlich wie politisch. Barack Obamas Präsidentschaft war folglich eine tiefe narzisstische Kränkung für diese Klasse der Zurückgelassenen und Beklagenswerten, wie sie Hillary Clinton im Wahlkampf 2016 einmal fatalerweise nannte. Plötzlich war da eine schwarze Person auf diesem Hügel des American Dream. Sie musste aus der Perspektive der Wartenden an ihnen vorbeigelaufen sein. Ein Aufstieg, der ironischerweise genau die Deep Story der USA bedient. Und dann hatte sie es auch noch mittels eines Narrativs geschafft, das für die Wartenden wie blanker Hohn klingen musste. Yes, we can. Ein Slogan, der besonders schmerzt, wenn man doch täglich erleben muss, wie wenig man tatsächlich erreichen kann.